Fanboys. Heute mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit dem Martin. Hallo. Das war's auch schon. Heute kleine Runde. Vermutlich auch eine etwas kürzere Sendung als sonst oder als in den letzten paar Male. Aber das werdet ihr ja eh schon gesehen haben, weil ihr wisst ja jetzt schon, wie lange es ist, weil ihr habt das ja schon runtergeladen in der Zukunft, die wir noch gar nicht hier abschätzen können. Die Folgenummer ist allerdings die 388 und da hat der Marcel bestimmt einen Zahlenfakt. Ja, und zwar habe ich was rausgesucht, was überhaupt nicht mit der 388 zu tun hat. Falls ihr was wissen wollt, was mit der 388 zu tun hat, dann wäre das zum Beispiel Theodosius der Erste besiegt den Gegenkaiser Magnus Maximus. Aha. Aber ich wollte trotzdem über die 83 auf eine andere Art reden, und zwar im Zusammenhang mit Pythagoras, der allerdings wesentlich später als 388 geboren wurde. Zu dem kommen wir, glaube ich, im Podcast erst in 4 Jahren oder so. Ja, und zwar habe ich Mathe-Nachhilfe gegeben, und das Schöne an Mathe-Nachhilfe geben ist, dass man selber wieder was lernt, was man vergessen hat. Und das war ganz interessant, weil da ging es um Wurzelberechnung. Weißt du, wie man eine Wurzel berechnet? Ja. Okay, wie? Von Hand, meine ich. Ja, ich habe da den Algorithmus mal implementiert, aber das kann ich jetzt nicht mehr. Also, Wissen ist was anderes. Okay. Also, was man auf jeden Fall machen kann, ist... Keine Ahnung. Frag mich nicht nach Fachbegriffen. Was man auf jeden Fall machen kann, ist den Satz des Pythagoras benutzen, der ja Folgendes sagt, dass der Flächeninhalt eines Quadrates die Wurzel des Flächeninhalts eines Quadrates ist die Seitenlänge eines Quadrates. Ja. Genau. Und das kann man sich zunutze machen, indem man einfach eine Zahl nimmt, nehmen wir mal die 388 und sagt, ich habe hier ein Quadrat, aber das ist kein richtiges Quadrat, das ist ein Rechteck. Und ich lege mal eine Seite fest und sage mal, die eine Seite ist ungefähr 20. Warum mache ich das? Weil das Quadrat von 20 ist 400, das ist in der Nähe von 388. Hm. Und dann kann man einfach die andere Seite ausrechnen, indem man den Flächeninhalt nimmt, also 388 geteilt durch eine Seite 20, dann kommt da ein Ergebnis raus und das ist die andere Seite, die ist dann 19,4. Und dann macht man was ganz Cleveres, man sagt 19,4 plus die 20 und teilt die durch 2 und nimmt den Mittelwert, um aus dem Rechteck Stück für Stück ein Quadrat zu machen. Und dann kannst du die Rechnung wiederholen und wiederholen und wiederholen, bis aus dem Rechteck immer mehr ein Quadrat wird und du somit zur Lösung kommst. Und man kommt schon im zweiten Schritt recht nah an die Lösung, an die echte Lösung ran. Der zweite Schritt wäre dann hier, da kommt dann 19,7 raus und die echte Lösung ist 19,695, was weiß ich, irgendwie so. Also fand ich ganz lustig. Das ist aber nicht das Heron-Verfahren, oder? Also weil das ist das, was ich meinte. Weil da hast du das so eine... Heron-Verfahren. Das Heron-Verfahren klingt wie ein so ein Adventure-Game. Auf dem Apple Arcade Adventure-Game. Das Heron-Verfahren. Näherungsverfahren oder babylonische Wurzelziehen ist ein Rechenverfahren zur Berechnung einer Näherung der Quadratwurzel einer reellen Zahl. Ich weiß nicht, wie die Babylonier Wurzel gezogen haben. Die kannten ja noch keinen Pythagoras, oder? Gute Frage, wahrscheinlich nicht. Genau, also Hausaufgabe, schaut euch das Heronsche Verfahren an. Das habe ich tatsächlich im Schulunterricht mal in Pascal implementiert. Ah ja, siehst du mal. Siehst du mal, ich habe das Ziegenproblem in Amos Basic implementiert. Ja. So geht das. Gut, bevor wir uns noch mehr in Sachen siebte Klasse Mathe blamieren, kommen wir am besten zu den Nachrichten. Kommen wir am besten zu den Nachrichten. Und da leite ich ein mit einem oh nein, doch, ah ja, vielleicht jetzt doch. Und zwar, wir hatten ja vor diversen Sendungen irgendwie mal das Gerücht, das MacBook Pro käme jetzt mit einem großen Event im Oktober. Der große Event im Oktober kommt nicht, wie es aussieht. Also da ist zumindest jetzt nicht mehr viel Luft in Sachen Oktober. Es ist aber wohl so, dass dieses MacBook tatsächlich noch kommen soll. Zumindest wenn man den Analysten glauben darf, das MacBook soll wohl noch Ende Oktober, vielleicht sogar oder Anfang November dann tatsächlich 16 Inche bekommen. Eieiei. Ja. Also ja, Je später es kommt, umso zufriedener bin ich mit meinem MacBook. Ist ja klar. Da wollte ich übrigens dazu sagen, ich habe völlig vergessen, dass diese MacBooks ja Tastaturprobleme haben und habe überhaupt nicht auf Feinstaub geachtet und Krümel und so, sondern es einfach benutzt wie ein normales, normalen Computer. Und entweder greift diese Schutzfolie, wo dann die Sachen erst nach 2 Jahren da drunter wandern unter die Tastatur, oder sie haben das Problem wirklich gelöst. Noch habe ich nämlich keine Probleme. Also ich bin jetzt mit meinem 2016er Gerät tatsächlich da angekommen, wo es langsam nervt. Sprich, ich habe jetzt mehrere Tasten, die manchmal funktionieren und manchmal dann aber auch doppelt. Und da hilft dann auch kein Pusten mehr. Thesaurus, oder? Ja. Je nachdem, welche Buchstaben wählen. Aber Martin, dann bist du doch so ein Kandidat dafür, den das jetzt interessieren könnte, das neue MacBook. Ja, mal sehen. Also gerade akut habe ich jetzt da nicht das Budget für. Ich überlege momentan eher, wann ich mein MacBook zur Reparatur bringen kann. Weil man kann ja da immer schwer drauf verzichten, so im Tagesgeschäft. Es ist aber echt ein Problem für mich, weil unter anderem mein B mal wieder versagt. Und ich habe letztens jemanden geschrieben, oder habe ich sogar dir geschrieben. Nein, ich habe dir geschrieben, dass ich deinen Bruder anschreie. Und eigentlich habe ich... Du hast meinen Ruder angeschrieben. Genau, nein, ich habe ihn angeschrieben, aber es kam Anschreien bei raus und das kann dann schon zu Missverständnissen führen. Ja, schön, das Ruder anschreien, das geht natürlich auch immer gut. Ah, da kann man bestimmt ein schönes Adventure-Spiel draus machen. Bitte benutzen. Oh ja, mit so einem Textparser und du darfst einfach bestimmte Buchstaben nicht mehr benutzen. Oh ja. Nach einer Zeit. Macht das mal jemand. Möchte das spielen. Aber würden dich denn die 16 Zoll reizen? Also ein bisschen, also ja, im Prinzip schon. Also wenn jetzt Geld keine Rolle spielt, dann würde ich sagen, ja, 16 Zoll ist genau der Sweet Spot für mich, finde ich. Weil so die 17er, die waren schon immer so eine Hausnummer, so, also gerade wenn man damals noch den dazugehörigen Bevel auch mit reinrechnet, da waren die 17er schon gefühlt zu groß für Taschen. Ich denke, so ein bisschen größer geht noch. Also gerade wenn auch zugunsten des Bevels da so ein bisschen der Bildschirm größer wird. Also des schwarzen Rands. Stimmt, das ist natürlich ein guter Trade-off. Weil ein größeres Gerät, muss ich sagen, ich finde das, ich habe ja zum ersten Mal jetzt so ein großes, also ein 15er, und das finde ich schon an der Grenze, was so Portabilität angeht. Ja, aber ich würde diesen Inch durchaus noch mitgehen, glaube ich. Mhm. Vor allem halt auch dann unter dem Gesichtspunkt, dass dann da Tastaturen drin sind, die gute alte Scheren-Technologie verwenden und man sich dann nicht mehr Sorgen macht. Oder du hast halt einen Bildschirm, den du ausklappen kannst. Was ist eigentlich aus diesem Klapophon gekommen? Was sollte es jetzt nicht geworden? Das Klapp, doch jetzt Klapophon? Noch kommen. Was für ein Klapophon? Klapophon von Samsung? War das Samsung? Das Klapophon. Faltbare. Das sollte doch jetzt nochmal neu vorgestellt werden. Ist das nicht, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es kam, oder? Oder ist es verschoben worden? Das ist jetzt wieder so unvorbereitet hier ins kalte Wasser. Egal. Ich wollte bloß Klapophon sagen, weil mir der Begriff gefallen hat. Das alles. Ja. Scheint auf jeden Fall keine großen Wellen geschlagen. Also man kann das kaufen für 2.100 €. Schön. Ja. Aber hier, Australia Shipping Date Revealed. Also es scheint so langsam tatsächlich um sich zu greifen. Ja, gewohnt von dir hier. Verklappt im Mittelmeer. Ja, verklappt. Ja, okay. Kommen wir von einem Gerücht zum nächsten Gerücht. Und zwar, es gibt wieder neue Analystengerüchte, dass nächstes Jahr jetzt wirklich dieses Jahr des AR wird und Apple wirklich diese Brille rausbringt. Ich habe da mal den zugehörigen Artikel zu verlinkt. Ich weiß momentan gar nicht mehr, ob ich das jetzt... Wie sehr ich mich auf dieses AR freue. Ich hab jetzt irgendwie so ein bisschen, also es hängt so viel an dieser Hardware-Plattform, ob AR überhaupt funktioniert für mich. Deswegen ist es irgendwie schwierig, sich da irgendwie zu viel begeistern, bevor man nicht weiß, wie schlimm diese Brille dann aussieht. Na, meines Erachtens stellt sich doch die große Frage, ob Apple immer noch in der Lage ist, Produkte zu Ende zu entwickeln. Ja. Also so wie sie es mit dem iPhone zum Beispiel gemacht haben oder in Rekordzeit mit dem iMac damals, als der erste iMac vorgestellt wurde. Oder ob sie es nicht schaffen und dann kommt sowas Halbgares raus. Es ist halt die Frage, ob diese Hardware-Kategorie überhaupt schon an dem Punkt ist, wo man sie zu Ende entwickeln kann oder ob das halt so ein Apple Watch-Ding wird, wo man halt. Na gut, die Apple Watch ist für mich immer noch so das Gerät, was vom Reifegrad so dazwischen war. Das war weder komplett fertig entwickelt, noch die totale Katastrophe, sondern es war halt gerade so, dass man darauf irgendwie aufbauen kann. Es war im Grunde so eine Beta-Version von einem Gerät. Und die Apple Watch hat sich meines Erachtens in eine ganz gute Richtung entwickelt. Ganz im Gegensatz zum Apple TV. Das stimmt. Das war irgendwie immer ein Gerät, was noch nicht so weit war und Apple hat es trotzdem jedes Jahr neu rausgebracht. Und bei AR ist es halt auch die Frage, ich hätte ja gar nichts dagegen, wenn Apple da so eine Art Beta draus macht und das eben macht, um Feedback zu kriegen und das Produkt dann weiter und weiter und weiter entwickelt. Aber das ist ja nicht so die Herangehensweise, die Apple normalerweise hat. Tja. Und im Grunde ist es ja auch immer so, habe ich eine Vision für ein Gerät? Aber selbst wenn, wir haben ja oft schon drüber geredet, selbst wenn die Vision gar nicht die ist, die am Ende dann rauskommt, also die Vision fürs iPhone war eine ganz andere als die, was es dann geworden ist. Aber es war so eine starke Vision, dass es schon mal getragen hat für diese Anfangsschwierigkeiten, die jedes Gerät hat. Naja. Ja, also das AR, finde ich, ist so ein Teil, was ein riesiges Spektrum hat von total flop bis das tollste der Welt. Je nachdem, was Apple draus macht. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schwieriges Produkt. Viel schwieriger als viele andere Ideen oder Produkte, die rauskommen. Das stimmt. Naja, wir werden es sehen. Und, aber ich bin sicher, dass da was kommt. Ja, es ist halt die Frage, wie sehr man sich dafür begeistern Auto. Kann tatsächlich. Ja. Vor oder nach dem Auto, ja genau. Ja, ganz vorher kommt allerdings ganz sicherlich Apple TV Plus. Das steht uns ja nächste Woche quasi ins Haus. Und ich habe dazu mal einen dieser Feature-Artikel von Wired.com verlinkt, wo Apple gerade so ein bisschen Exclusives raushaut und ein langes Interview mit Ronald D. Moore quasi zugelassen hat zum Thema For All Mankind, die neue Alternate Reality Space Race Sci-Fi-Serie. Ist jetzt Wired die neue Pressekonferenz? Also ich meine, Sony hat die ja auch als Sprachrohr erkoren, scheint ein bisschen so, ja. Produkte vorzustellen. Schon ein bisschen absurd, da ein Outlet zu nehmen, ein spezifisches. Ja. Ja, aber es ist an sich ein ganz interessanter Artikel und also ich bin ganz gespannt, wie diese Serie wird. Ich mag Ronald D. Moore ja eigentlich ganz gerne als Showrunner und Schreiber und mal sehen, ob das spannend wird oder ob es so ein bisschen, weiß nicht, The Man in the High Castle fällt mir so als Parallele ein und das hat mich irgendwie nie wirklich mitnehmen können. Ja, das habe ich nicht gesehen. Das kostenlose erste Jahr für Apple TV Plus gilt schon auch für die Leute, die jetzt ein iPhone gekauft haben, oder? Ja, also das ist bei jeder neuen Hardware mit bei. Aber nicht bei einer Uhr, oder? Oh, gute Frage. Keine Ahnung. Vielleicht. Weil dann könnte ich mich da vielleicht auch noch reinsneaken, weil ich habe eine neue Uhr. Also ich möchte das jetzt nicht kategorisch ausschließen, aber keine Ahnung. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ja. Wie kriegt man da überhaupt den Gutschein? Naja, Apple weiß ja, dass du Hardware hast. Huh. Da laufen ja alle Daten zusammen bei Apple und dann gucken die da, der Marcel, der hat sich irgendwie ein Telefon gekauft, Häkchen, der kriegt irgendwie ein Jahr lang Apple TV Plus. Also das so ist die Idealvorstellung, so wie es beim Apple mittlerweile läuft, klappt das wahrscheinlich alles nicht und man muss sich erst in 3 Stunden mit dem Support beschäftigen, aber wir wollen auch nicht zu früh unken. Ja, also ich werde es mir nicht holen, wenn es nicht kostenlos ist, weil ich generell gerade nicht so viel Serien konsumiere. Ja. Aber für Leute, die das tun, Weiß ich nicht. Kann ja interessant sein, weiß ich nicht. Ja, man, also ich habe jetzt irgendwie schon ein riesiges Backlog an Sachen, die ich eigentlich gucken will. Und dann kommt auch noch Disney Plus und bla und irgendwie neue Star Wars Serien. Und man weiß ja gar nicht mehr, wo man diesen ganzen Freizeitstress noch im Kalender unterbringen soll. Ja, ich hab da einfach einen relativ klaren Cut gemacht und schaue nur noch ausgewählte Serien und beschäftige mich sonst hauptsächlich nur noch mit Spielen, weil es einfach zeitlich tatsächlich nicht machbar ist. Ja. Ich meine, und zur Entspannung gucke ich eigentlich mittlerweile sehr viel YouTube. Also ich habe jetzt zum Beispiel so Maschining-Videos für mich entdeckt, wo dann Leute fräsen und drehen und so mit Metallbearbeitung machen. Das ist super faszinierend. Ja, YouTube hat da diesen bösen Wikipedia-Aspekt. Ja. Bloß mit Videos. Mhm. Dass du halt irgendein Thema dir suchen kannst und dann stößt du halt erstmal auf 4, 5 Kanäle, die sich da beschäftigen und die kann man dann leer gucken. Ja. Und dann schon das nächste Thema wiederfinden. Ja, da wird einem noch mehr empfohlen. Also also es passiert mir auch dauernd, dass ich so in Themen abgleite. Ja. Bei YouTube. Bevor wir noch weiter in Themen abgleiten, kommen wir zurück auf die Agenda. Und da steht als nächstes drauf, dass ja jetzt bald Photoshop für iPad kommt und Adobe dann schon mal sicherheitshalber angekündigt hat. Übrigens, jetzt machen wir Photoshop, aber wir machen dann auch Illustrator für iPad. Du als täglich Brot Adobe Benutzer, freust du dich auf das oder ist es eher uninteressant? Ich freue mich auf einen Full-Fledged Illustrator tatsächlich, obwohl ich Illustrator immer noch für ein schlechtes Programm halte. Mhm. Ich will tatsächlich ein vernünftiges Vektorprogramm auf dem iPad haben, wo ich Vektoren habe, mit denen ich auch was arbeiten kann und nicht welche, die in Bilder umgewandelt werden. Ich verstehe diese ganze Fresko-Sache nicht, die da jetzt gemacht haben. Warum sie jetzt erst nochmal ein Fresko machen und dann ein Photoshop? Ich brauche kein Photoshop, weil ich Procreate habe, mit dem ich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr zufrieden bin. Ich mal gerade wieder ein paar Bilder für eine Erweiterung eines sehr bekannten Brettspiels. Und benutze da mit Freuden mein iPad und Procreate. Und man kann ja auch wunderbar zwischen Procreate und Photoshop austauschen. Also Photoshop brauche ich dann wirklich nur, um so das Finishing zu machen. Ja. Insofern interessiert mich jetzt Photoshop auf dem iPad nicht sonderlich. Stört sich ja auch nicht, wenn es da ist. Mhm. Aber wenn es so viel Speicher schluckt, wie jetzt Fresco geschluckt hat, dann habe ich einfach keinen Platz auf meinem iPad dafür. Ja, es gibt ja auch schon die ersten Stimmen, die sagen, ja, so umfangreich wie die Mac-Variante wird es sicherlich nicht und das abgespeckt, oh mein Gott, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, es ist ganz gut, wenn Adobe mal so die Konzepte wieder mal runterbricht und guckt, wo ist die moderne Basis, von der wir weiterentwickeln wollen. Ob das jetzt mit dieser iPadOS-Variante passiert oder ob das einfach wieder so ein nichts Halbes und nichts Ganzes wird, da kann man, glaube ich, gespannt sein. Ja, also wie gesagt, es schadet nichts und es wäre auch wirklich ganz gut, wenn Sie ein Pendant haben zu Ihrem Desktop-Programm, was auf dem iPad läuft. Ja. Weil das iPad ist tatsächlich eine Arbeitsmaschine, eine gute. Ja, definitiv. Also ich muss zugeben, ich schreibe mittlerweile auch lieber E-Mails zum Beispiel auf meinem iPad als auf meinem Mac. Weil ich kann mich da einfach besser fokussieren, auf was ich gerade tue. Und das ist irgendwie, es fühlt sich alles snappier an. So. Für mich ist es halt ein Whiteboard und bis zu einer Leinwand. Und ja, das Gerät, was ich mir immer gewünscht habe. Also so langsam, das finde ich auch ganz lustig, kommen überhaupt so gewisse Produkte, die ich in meiner Kindheit mir so vorgestellt habe, dass sie jetzt mal kommen soll. Ja, ja. Dann habe ich hier auf der Agenda etwas stehen, was mir jetzt gerade nichts sagt, aber das heißt nicht viel, weil ich im Moment hier ein Hirn habe wie ein Gouda. Und zwar steht hier, Eastshade kommt nächste Woche. So richtig sagt es mir ja auch nichts. Aber meine erweiterte Game-Kritiker-Blase hat Eastshade, als es vor einem halben Jahr ungefähr auf PC rausgekommen ist, sehr gelobt. Eastshade ist ein auch so ein Mini-Open-World-Spiel. Aha. Insofern traditioneller, dass du Quests kriegst von NPCs. Sieht recht hübsch aus. Ich habe eine Mini-Kritik verlinkt. Selber habe ich es nicht gespielt, kann dazu also auch wenig sagen. Der Gag ist aber, dass du halt keine Waffe hast, sondern Maler bist, Künstler bist. Und dir Motive in der Landschaft raussuchst und Bilder malst. Damit die Quests auch löst. Ich weiß nicht, wie gut es umgesetzt ist. Ich weiß, dass die, dass es ein interessantes Setting sein kann. Und wie gesagt, ich habe Lob gehört. Aber da weiß ich jetzt auch nicht, wie viel. Wir werden da das im Auge behalten. Und genau, kommt nächste Woche für PlayStation 4. Mhm. Lustigerweise in Amerika ist es gestern schon erschienen. Ah. Ja. Umso früher werden wir auch PlayStation 4 Reviews dazu hören und gegebenenfalls merken, falls irgendwas nicht gut funktioniert. Kommen wir zum Konsum, und da haben wir extra die Sendung ein bisschen verschoben für, weil das hier vor 2 Stunden quasi im Steam, nein, im PlayStation 4 Store oder im Steam, ich weiß gar nicht, gelandet ist. Also im Steam ist vor 2 Stunden gelandet, ich habe mir dann doch noch die PlayStation-Version vorher geholt. Aus Gründen, die ich auch gleich erwähnen werde. Es geht um Lonely Mountains Downhill. Ja, von Megagon Industries, unter anderem Daniel Helbig ist da dabei, der When It Rains auch gemacht hat vor Ewigkeiten auf Mobile. Es ist ja schon lustig, wir haben ja dieses Jahr, wo die ganzen Spiele, die ich vor 5 Jahren in diesem Podcast mal angeteasert habe, jetzt erscheinen. Manifold Garden, zu dem wir dann gleich kommen, ist ja auch eins davon. Und Lonely Mountains ist auch eins, das habe ich auf Kickstarter damals gebackt und habe jetzt meinen Steam-Key auch gekriegt, aber die Steam-Version war irgendwie 4 Stunden später fertig als die, also veröffentlicht als die PS4-Version. Und dann hat mich dann irgendwann doch der Finger gejuckt und ich habe die PlayStation-Version runtergeladen. Mhm. Wie gesagt, aus Gründen. Ich habe mir jetzt auch die Mac-Version noch mal kurz angeguckt, nachdem sie jetzt erschienen ist. Und in der gleichen Grafikqualität ruckelt sie halt. Ja. Man kann aber Grafik runterschrauben, dann läuft die auch. Bloß ich denke mir halt, mein Laptop ist halt von diesem Jahr. Mhm. Also, why? Also Unity und Mac scheint einfach auch nicht so auf der Höhe zu sein. Ja. So schlecht sind die Grafikkarten jetzt auch nicht, die aktuell verbaut werden, glaube ich. Also ich weiß es ganz ehrlich nicht. Seufzt. Es läuft aber flüssig, wenn du die Grafik ein bisschen runterstellst, und es passt dann auch. Hm. Das Spiel macht nämlich nicht bloß über die Grafik Spaß, die ist putzig, ist so ein Low-Poly-Style mit viel Tiefenunschärfe, sondern auch vom Spielen her. Und es ist so wahnsinnig lustig, weil dieses Spiel auch ein bisschen einen persönlichen Touch bei mir hat, weil als ich das erste Mal gespielt habe, bin ich halt alle 5 Sekunden gestorben. Also es geht darum, dass du mit einem Rad einen Berg runterfährst. Und das Schöne ist, musst halt nicht den ausgetretenen Pfad nehmen, sondern du kannst jede Route runterfahren, die irgendwie tauglich erscheint oder ist. Okay. Allerdings gibt es ganz viele spitze Steine und Abgründe und Gefahren und Bäume, gegen die man fahren kann. Und dann ist deine Figur halt tot und du musst vom letzten Checkpoint aus weiterfahren wieder. Aber das Coole ist halt, du bist nicht, also du entdeckst diese Welt wie so eine kleine Open World und entdeckst auch den richtigen Weg runter und willst natürlich möglichst schnell runterkommen vom Berg. Und ich merke halt persönlich dran, wie sich meine Beherrschung eines Game Controllers verändert hat in den Jahren, seit dieses Spiel rausgekommen ist. Also erstens, sie haben es immer mit Xbox Controller gezeigt. Das war schon ein kleines Hindernis für mich. Zweitens war ich nicht sehr firm damit. Ich habe es jetzt auf der PlayStation gespielt und hatte so viel mehr Kontrolle über dieses Fahrrad als vorher. Und das ist einfach das Training, glaube ich. Das Spieltraining mit dem Teil. Und es macht wirklich, wirklich Spaß, weil du kannst halt immer entscheiden, gehst den ausgetretenen Pfad. Also du musst dir immer so kleine Ziele setzen. Bis zum nächsten Checkpoint will ich eine bessere Zeit haben oder ich will seltener sterben oder ich suche mir jetzt neue Pfade aus. Oder wenn du 5-mal den neuen schnellen Pfad runtergefahren bist und immer gestorben bist, dann fährst du halt mal wieder den alten langen Pfad, weil der sicherer ist. Also das ist wirklich sehr nett. Es gibt 4 Berge, die muss man erst freischalten. Was ich super verwirrend fand, waren die Achievements, also du kannst so Herausforderungen absolvieren. Und dann sagt dir, nach dem Spiel sagt dir dann der Screen, es gibt neue Herausforderungen. Okay. Und dann habe ich auf X gedrückt. Und dann sagt er, willst du wirklich ohne Herausforderung erfahren? Bestätigen. Also erstens, ich drücke auf X, weil ich was bejahend, also was ich bejahen will. Dann kommt erstmal, willst du das wirklich ohne machen? Nein, ich wollte eigentlich jetzt die Herausforderung auswählen. Hä, warum hat es nicht geklappt? Und dann gibt's dann nur einen Button, der statt bestätigen. Anstatt halt zurück, ich will doch noch eine Herausforderung auswählen oder ja, lass mich sofort starten. Was das Bestätigen macht, ist einfach, dass der Dialog wieder weggeht. Du startest dann das Spiel nicht sofort. Aber das war super verwirrend. Und unten habe ich dann gelesen, man muss halt Dreieck drücken, um die Herausforderung anzuwählen. Warum man das überhaupt machen muss, weiß ich nicht. Warum die nicht automatisch poppen, keine Ahnung. Aber ja, die sind halt auch ganz nett, weil sie so Nebenaufgaben bieten. Und es gibt ein Leaderboard, was synchronisiert wird übers Netz, was auch gut ist. Dann kann man sich mit anderen messen. Also ich denke, das ist ein nettes Spiel, mit dem man auch ein bisschen entspannen kann. Oder es verfluchen, wenn man dauernd gegen den Berg fährt. Also es ist schon was, wo man sich auch so ein bisschen wo man sich so ein bisschen den Kopf gegen die Wand schlägt eine Zeit lang, oder? Also bis gestern hätte ich gesagt, auf jeden Fall ja. Okay. Ich weiß nicht, ob sie jetzt irgendwas gemacht haben oder ob meine Fähigkeiten mit dem Controller besser geworden sind. Also ich, an Stellen, wo ich auf der Messe, immer wenn ich es gespielt habe, wirklich verzweifelt bin, die habe ich jetzt hier in der halben Stunde, die ich Zeit hatte, gemeistert. Und dann kam auch richtig auf und ich freue mich eigentlich jetzt schon auf den Punkt, wo ich den ersten Berg dann richtig gut kann und da runterbrettern kann wie so ein Ass. Insofern, das hängt wirklich davon ab, wie viel man spielt, denke ich. Was für mich ziemlicher Schrott war, war die Tastatursteuerung. Aber was sollen sie machen? Ja, ist halt nicht sinnvoll, das mit Tastatur zu spielen. Ja. Was sehr, sehr cool ist und das ist ein ganz wichtiger Tipp, es gibt 2 Steuermodelle. Du kannst entweder links, rechts steuern, also aus der Perspektive des Fahrers, oder links, rechts aus der Perspektive des Bildschirms. Ja, aus der Kameraperspektive. Genau. Und aus meiner Erfahrung muss ich folgenden Tipp geben, probiert beide aus. Ihr könnt es vorher nicht wissen. Man kann sich das nicht logisch erschließen, welchen man präferiert. Man muss es einfach ausprobieren. Eine von den beiden wird euch besser gefallen. Also aus Erfahrung kann ich sagen, dass es für mich so ist, dass ich eher so ein Kameraperspektivenspieler bin. Was aber bei solchen Kameraperspektivensteuerungen immer total verwirrend ist, wenn man jetzt rechts um eine Kurve fährt und währenddessen die Kamera wechselt, so, also eine 180-Grad-Schwenk macht und man dann plötzlich rechts hält und weiterhin in die Richtung fährt, in die man vorher gefahren ist, und dann muss man in die andere Richtung fahren, dann muss man erst einmal loslassen und nochmal rechts, weil das hat jetzt genau umgekehrt. Das haben sie sehr vermieden. Also okay. Die Kamera fährt einfach bloß vor und zurück, aber die schwenkt nicht wirklich. Ja. Und wenn sie schwenkt, also nicht viel auf jeden Fall. Also das passiert da nicht. Ich habe super gute Erfahrungen gemacht jetzt auf der Konsole mit dem Kameraperspektiven-Modus. Dann habe ich es auf dem Mac angemacht mit Tastatursteuerung. Das hat dann überhaupt nicht mehr funktioniert mit Kameraperspektive. Ja, das kann ich mir vorstellen. Total lustig. Also ja, keine Ahnung. Probiert's aus. Wenn ihr kostet ein 20er ungefähr, also 1999, glaube ich. Nettes Teil und es ist tatsächlich gar nicht so mein Genre normalerweise. Aber das hat so ein paar nette Touches, die es anders machen als andere Rennspiele. Ja, Ausprobieren ist ein guter Stichpunkt, weil wir haben natürlich jetzt auch mehrere Titel, über die wir in den letzten Wochen schon gesprochen haben, weiter ausprobiert. Unter anderem auch Manifold Garden. Ja, das kam ja viel zu knapp, ja. So wie diese Woche Lonely Mountains eigentlich. Wir sollten vielleicht einen anderen Tag wählen zum Podcasten. Mhm. Also Manifold Garden habe ich jetzt weitergespielt. Ich weiß, dass der Dom schon viel weiter ist als ich, aber keine Ahnung wo. Und zwar war das ganz interessant, weil ich tatsächlich nach sehr, sehr kurzer Zeit mein iPhone genommen habe, es aufs Sofa gelegt habe, mit meinem Fernseher gekoppelt habe und mein Controller mit dem iPhone gekoppelt. Nochmal zur Erinnerung, wenn ihr ein PlayStation Wireless koppeln wollt mit einem iPhone, müsst ihr die PlayStation-Taste und die Sharing-Taste drücken, bis der Controller blinkt. Und dann kann man dann taucht er in den Bluetooth-Einstellungen auf iOS auf. Da kann man ihn dann koppeln und wenn er einmal gekoppelt ist, dann muss man ihn bloß anstellen, wenn er gekoppelt ist. Und insofern, ich hatte schon so ein Gefühl, eigentlich hat Apple die Switch erfunden, aber nie genutzt. Ja. Und es war so eine kluge Entscheidung, endlich diesen Controller-Support einzubauen. Es gibt einfach viele Spiele, die du mit Controller spielen willst, gerade jetzt zu einer Zeit, wo so viele Ports kommen fürs iPhone. Und wenn du dann halt fertig bist oder unterwegs bist, kannst du es unterwegs weiterspielen auf dem iPhone. Also das war eine coole Erfahrung. Was leider man sagen muss, ist, dass sie wahrscheinlich, damit es nicht ruckelt bei Manifold Garden, also erstens, es ruckelt trotzdem manchmal, je nach Welt, aber dass sie die Auflösung und die Kantenschärfe und die Schattenschärfe super runtergedreht haben. Okay. Und das ist sehr, sehr schade, weil dieses Spiel sieht eigentlich gut aus, aber nicht, wenn man die Sachen so runterdreht. Denn das ist, also dieses Spiel ist wie so ein Plotter-Ausdruck. Also ganz feine Linien, die du hast, und die sehen halt einfach gut, wenn es feine, scharfe Linien sind. Dann ist es total ästhetisch und dann alles sehr, sehr flächig. Und das ist ein bisschen weird, wenn du dann so vor nicht geglätteten Kanten stehst. Und das ist leider beim iPhone so. Aber ja, ich weiß es nicht. Müssten die Geräte das nicht schon können? Powertechnisch? Gute Frage. Auch hier ist wieder die Frage, was ist Unity-technisch da mittelwertmäßig drin? Ich kann mich allerdings jetzt nicht erinnern, ob das jetzt, ich habe es auch kurz angespielt auf meinem iPhone Pro und ich kann mich nicht erinnern, ob mir das so aufgefallen ist oder nicht. Mhm. Also vielleicht. Naja, ich habe es halt auch am Monitor laufen. Da ist es dann doppelt nochmal klar. Ja. Wobei, also da hast du dann ja sowieso nur den 1080 Output, oder? Wenn du es am Monitor laufen hast. Sprich, da hast du ja keine Chance auf klare Linien. Ja, aber man sieht es auch auf dem iPhone, wenn man guckt. Also es kommt schon vom iPhone. Ich habe es dann übers iPad kurz noch spielen lassen. Da war es ein bisschen schärfer, aber also mein iPad Pro. Aber das iPad Pro ist schon wieder zu alt. Da war die Framerate noch schlechter. Also ich würde empfehlen, wenn ihr könnt, das auf dem PC oder auf dem Mac zu spielen. PC gibt's das Spiel im Epic Store und Mac gibt's das auch in Apple Arcade. Ich habe halt noch nicht auf Catalina geupdatet. Tja. Deswegen habe ich das nicht gemacht, sondern die iPhone-Lösung verwendet. Was sehr, sehr ärgerlich ist, das haben wir ja letzte Woche schon angesprochen bei Where Cards Fall und bei dem anderen Spiel Grindstone. Das Spiel schaltet den Ton aus, den du gerade hörst. Und je mehr Spiele das machen, umso mehr muss ich sagen, sorry, ja, ich weiß, ihr findet euren Ton total toll. Aber das ist ein Mobile-Spiel. Ja, das spiele ich halt auch mal im Bus, während ich einen Podcast höre, weil der Podcast alleine vielleicht mir dann zu langweilig ist und dann will ich noch an dem Paddel weiter tüfteln. Ja. Und das zu verhindern, das ist mir dann einfach, ja, sorry. Also so viel Zeit habe ich ja noch nicht. Ja, das ist, ich habe auch eine Weile ein bisschen Minecraft Earth weitergespielt, da reden wir gleich noch drüber. Aber das hat auch das Problem, dass es halt zumindest wenn es neu startet, also wenn es ganz langsam neu startet, dann macht es auch jedes Mal den Podcast aus und dann muss ich immer auf meinem Kopfhörer rumdrücken. Und ja, das ist doch doof. Beim Manifold Garden ist es leider noch schlimmer. Ich kann dann also den Podcast dann starten und dann wirkt er den sofort wieder ab, weil er denkt, ich muss jetzt ins Menü gehen. Irgendwas war jetzt gerade eine Unterbrechung. Also ich glaube bei Manifold Garden nicht unbedingt, dass das gewollt ist, dass sich die App so verhält. Das Problem ist, dass halt immer mehr Entwickler auch reinkommen, die so PC-zentrisch denken. Ja. Und da gibt's halt dieses Problem so nicht. Ja, auch weil sie halt irgendwie im Wesentlichen Ports machen eigentlich. Und dann hast du halt die ganzen Kinderkrankheiten, die wir irgendwie gefühlt vor... Wie lange ist es her, dass es iOS-Apps gibt, also zum Start des App-Stores hatten? Und selbst da war es besser, weil da gab es halt irgendwie klarere User-Interface-Guidelines von Apple, weil die Produktkategorie komplett neu war. Und es ist halt super ärgerlich gewesen. Ich wollte in die Arbeit fahren, habe einen Podcast gehört, den ich eh schon die ganze Zeit nicht gehört habe, weil ich andere Sachen machen musste. Und dann wollte ich halt ein bisschen Manifold Garden weiterspielen. Ging nicht. Hey. Ja, das ist doof. Ansonsten, zum Spiel vielleicht mal. Ja, stimmt. es macht mir viel Spaß. Es ist eine sehr, sehr interessante Art und Weise, mit Ort umzugehen im Spiel. Denn es ist sehr abstrakt. Du bewegst dich also in einer Architektur, die wirklich nur Architektur ist. Also im Grunde besteht das ganze Spiel nur aus Blöcken, Glasscheiben und so weiter. Da gibt's keine, es gibt ja nicht mal, glaube ich, Schrägen in dem Spiel. Aber kannst du das ausführen, was du meinst, Architektur, die nur Architektur ist? Also hast du das Gefühl, das ist Architektur, die keinen Zweck erfüllt und nur Selbstzweck ist? Oder meinst du da was anderes? Und nee, das, also Architektur, ich nenne jetzt mal den Vergleich, obwohl der nicht ganz so passt. Also wie ein 3D-Mandala ist das. Aha. So, diese Räume. Also im Grunde vielleicht so ein kleines Architekturmodell und dann duplizierst du das in jede Richtung tausende von Male und stellst es auf, aber ansonsten ist der Raum leer. Das heißt, du konzentrierst dich auf ein Gebäude. Wenn ihr vielleicht den Twitter-Account Archilect kennt, der ist sehr wie dieses Spiel. Also du hast einen Raum, der durch ein Gebäude sozusagen definiert ist, aber mehr ist halt nicht. Es gibt nur diesen Raum. Also die Wände definieren auch den Raum sozusagen. Es ist alles nackt, da sind keine Sachen drin in dem Raum. Ja, sondern du hast wirklich nur die reine Architektur. Und dann hin und wieder hast du halt so Bäume mit Würfeln und so Auffangbehälter, wo du die Würfel reinlegen kannst und dann fließt Strom. Im Grunde wie bei unserem Spiel Mina, was ja immer noch in Entwicklung ist. Ja. Das war eine lustige Parallele bei dem Spiel. Genau, und die Rätsel sind ganz interessant. Sind relativ normale Rätsel, wie man sie aus solchen Spielen kennt. Du musst halt manchmal um die Ecke denken. Was dieses Spiel ein bisschen unterscheidet ist, du hast eine veränderliche Schwerkraft. Und zwar immer, wenn du an eine Wand läufst, kannst du sagen, das ist jetzt mein neuer Boden. Ja. Und dann wird diese Wand zum Boden und alles fällt in die Richtung. Und damit werden halt auch viele Rätsel gemacht und so weiter. Ein weiterer Teil des Spiels, und das war der, wo ich am meisten verzweifelt bin, war, oft musst du die Rätsel erst finden. Also diesen Raum erfassen und verstehen und überhaupt zu den Würfeln hinkommen. So die erste Stunde, muss ich sagen, habe ich mich relativ verloren. Also die erste 20 Minuten ist so eine Art Tutorial, das ist einfach. Dann bin ich in die offene Welt gekommen und da habe ich mich sehr verloren gefühlt. Und mit offen meine ich nicht so Open World-mäßig, sondern das Level war einfach dann offen. Ich konnte überall hin in diesem Level. Und nachdem ich die erste Stunde dann geschafft habe, wurde es aber plötzlich zugänglich für mich, das Spiel. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht ist dann das Leveldesign da wieder besser oder ich habe mich mehr dran gewöhnt. Und habe wahrscheinlich auch ein bisschen mehr verstanden, wonach muss ich den Ausschau halten. Hm. Und dann wird es eigentlich interessant, so diese Abfolge, also die Main Loop ist dann, ich suche die Rätsel, dann finde ich ein Rätsel mit den Würfeln, dann mache ich das, dann komme ich in den nächsten Bereich und muss mich erstmal wieder auf den neuen Raum einlassen. Hm. Und jeder Raum erzählt dann halt auch sozusagen da seine kleine Geschichte. Manchmal muss ich ins Nichts hüpfen. Solche Dinge sind das. Es gibt eine Sache, die mich ein bisschen stört, und das ist, ich habe kein Feedback, was den Progress angeht. Hm. Und zwar null. Und wenn ich auf den Spielstand sichere, das ist für iOS auch ziemlich ungewöhnlich, also du sicherst den Spielstand wie bei so einem PC-Spiel, ja. Dann steht da drunter, wie viele Areas du schon gesehen hast in dem Spiel. Okay. Und die ganze Zeit stand da 1. Und das war super frustrierend, weil eigentlich, das ist ja in Ordnung, wenn die zweite oder dritte Area groß ist, aber die allererste so groß zu machen, das war so ein unbefriedigendes Gefühl. Ich will mal in dieses Spiel rein spielen bis zum ersten Hub gefühlt. Aber das kam nie. Das heißt, ich wusste gar nicht, wo ist der Punkt, wo ich jetzt mal sagen kann, okay, das war jetzt, um mal reinzukommen. Und jetzt, als ich heute gesichert habe, stand da Areas 2. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, wann war der Übergang in die zweite Area. Ja. Und das ist weird. Also das finde ich komisch. Aber mal sehen, vielleicht werde ich da auch schlauer, wenn das Spiel noch weitergeht. Ja. Ach, eine Sache wollte ich noch erwähnen, und das war mir schlecht geworden. Okay. Weil du halt die Schwerkraft so oft änderst. Hm. Hat sich aber dann mit der Zeit auch wieder gelegt. Kann ich schwer sagen. Mir ist, glaube ich, sogar bei Outer Wilds in der ersten Viertelstunde schlecht geworden. Kann ich auch nachvollziehen. Auch dazu kommen wir gleich. Also wir wollen noch ein bisschen was zu Manifold Garden mehr sagen. Nee, also mein bisheriges Fazit ist, das Spiel ist wesentlich länger, als ich so gedacht habe. Momentan denke ich, mein Gott, wahrscheinlich kann ich da jetzt noch 10 Stunden spielen. Also es fühlt sich so an, als hätte ich gerade an der Oberfläche gekratzt. Es gibt dir aber keine Rückmeldung, wo du gerade bist in der Progression. Okay. Kann es jedem empfehlen, der Apple Arcade hat, da reinzugucken. Ich weiß nicht, ob es so ein gutes Mobile-Spiel ist. Ich würde es wahrscheinlich am Mac spielen. Okidoki. Dann, wie angedroht, jetzt Outer Wilds. Ich habe das, so 2-3 Stunden gespielt insgesamt, über 2 Sessions. Und ich weiß nicht, inwieweit wir was spoilern wollen / werden. Es ist, glaube ich, relativ schwierig, über das Spiel zu reden, ohne irgendwie. Also das einzig Wichtige ist, das anzusagen. Ja. Deswegen, da müssen wir relativ klar sagen, sobald der Spoilerteil losgeht. Willst du irgendwas sagen, was nicht spoilerisch ist? Also ich will sagen, was. Okay, dann fang du mal an. Ich habe so meine Eindrücke sind, glaube ich, so holistisch, dass ich da jetzt nicht irgendwie in den Spoilerteil raustrennen kann. Eine Sache, die nicht spoilerisch ist, ich habe es durchgespielt jetzt. Ah. Also ich bin fertig bin sehr stark auf Entzug. Womit du natürlich jetzt gespoilert hast, dass man es durchspielen kann. Ja, also man kann, das stimmt. Du hast total recht, Martin. Siehst du, gleich gespoilert. Aber Manifold Garden war für mich auch kein schlechtes Spiel, um dann so runterzukommen. Hm. Also ich habe Outer Wilds so weit gespielt, dass, ja, egal. Es gibt da ja Parallelen zwischen den beiden Spielen. Ja, was ich noch sagen wollte, Outer Wilds ist tatsächlich auch eins dieser Dinge, die ich mir vor 20 Jahren vorgestellt habe, dass ich das haben will. Aha. Und das Spiel gab es halt nicht. Also ich habe in der letzten Folge schon gesagt, Riven ging ein bisschen in die Richtung, aber war es dann halt nicht das, was ich wollte. Und ich wollte immer so ein Projekt. Es gibt einen Podcast mit den Entwicklern. Ich habe ihn bislang erst halb gehört. Den sollte man allerdings auch erst hören, wenn man das Spiel zumindest reingespielt hat. Mhm. Ich weiß nicht, wie weit sie mit dem Spoilen gehen, aber zumindest ein bisschen. Gut. Und dann noch ein Hinweis. Ich habe in der letzten Folge gesagt, man sollte gleich weg vom Startareal. Mhm. Und dann ist mir aufgegangen, als ich in der Küche stand gestern, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Es kann sein, dass man ein paar Interaktionen in dieser Start-Area machen muss, um überhaupt gewisse Grundfähigkeiten zu kriegen. Das weiß ich aber nicht, weil ich habe diese Aktion einfach gemacht. Naja, also da kommen wir dann definitiv auch schon zu dem Bereich, um den es mir geht, nämlich meine ersten Erfahrungen und meine ersten Gefühle mit dem Spiel. Und auch so ein bisschen Fragen an andere, die das gespielt haben, sprich dich. Und dementsprechend fängt jetzt hier der Bereich an, wo man potenziell etwas gespoilert wird. Vor allem, was halt den Content innerhalb den ersten 2-3 Stunden angeht. So, piep. was schon irre ist, Martin, weil das kann ja... Das kann ja alles sein. Die Welt sein. Ja, ja, natürlich. aber bei mir ist es jetzt tatsächlich eher so Grundlegendes. Genau. Okay. Also man muss natürlich in dem Startbereich die Launchcodes sich besorgen. Sprich, du musst ja. Aber musst du dir zum Beispiel die Drohne holen? Ich glaube nicht. Die kriegst du automatisch. Ja. Okay. Also ich habe. Das war mir nicht klar, ob du die erst dann. Ich habe da mitgespielt mit der Drohne, aber. Und das Radio? Ja, gute Frage. Ich hab halt auch mit den Leuten geredet. Ja, also für mich war das tatsächlich, und ich habe da nicht auf deinen Rat gehört, sondern habe das einfach gemacht. Für mich war tatsächlich der Teil, wo ich in diesem Startbereich war, der mir an dem Spiel, ich will nicht sagen bisher am ehesten lag, weil es halt ein ganz anderes Spiel ist, aber wo ich das Gefühl hatte, einfach mehr Struktur zu haben und das zu dem Zeitpunkt, als ich es gespielt habe, mir ganz entgegenkam, weil ich halt irgendwie da sehr unbefleckt rangegangen bin und überhaupt gar nicht so einordnen konnte, was macht man in diesem Spiel jetzt eigentlich so wirklich, weil wir haben ja da immer nur so relativ abstrakt drüber geredet. Und was ist die Core-Mechanik und was hat das eigentlich mit diesen Time-Loops auf sich? Das wusste ich halt. Im Prinzip wusste ich nur Time-Loops und ein bisschen abstrakt, es ist ein großartiges Spiel, sagt Marcel und Dom. Deswegen habe ich mir dann einfach. Also ich fühlte mich ganz wohl in diesem Startbereich und habe dann mit den Leuten geredet und habe dann irgendwie auch Fangsty gespielt mit den zwei Musikkindern. Ich habe die nicht gefunden. Ich habe die gefunden. Man muss dann nur irgendwie so blöd rumspringen und das war so ein bisschen anstrengend und bin nicht einmal in den Fluss gefallen. Aber ja, also das war für mich ganz nett, weil ich halt den Eindruck hatte, okay, ich habe eine ganz klare... Ich hab Objectives, ja. Ich muss jetzt das und das tun und auf dem Weg dahin gibt's dann noch Subquests. So, und das fühlte sich irgendwie vertraut an und deswegen habe ich mich da ganz gut rangetastet. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich dann die Launchcodes bekommen habe, war ich dann so ein bisschen verloren, weil ich nicht genau wusste, was ich jetzt eigentlich tun soll. So. Mhm. Das kann daran liegen. Und das ist für mich ein großer Minuspunkt an dem Spiel tatsächlich, dass es kein Voice-Acting hat. Ah, interessant. Und ich bin jemand, der Dialoge aus Reflex manchmal wegklickt und dann Dinge verpasst. So, und auch grundsätzlich nicht gerne Dialoge liest und lieber Voice-Acting hat eigentlich. Und deswegen habe ich da immer ein bisschen Sorge, dass ich jetzt irgendwie was verpasst habe, was eigentlich total wichtig gewesen wäre. Ich glaube aber zu dem Zeitpunkt war das nicht so, sondern es ist einfach nur, ich bin dann da losgeflogen und war dann im Weltall und wusste nicht genau wohin und was eigentlich und habe dann angefangen rumzufliegen und irgendwie Dinge zu erkunden und habe dann festgestellt, aha, ich glaube, das ist das, was das Spiel von mir erwartet. So. Weil das war von Erfolg, Anführungszeichen, gekrönt. Ich habe Dinge gefunden und Sachen sind passiert. Und dann kommt der Punkt, wo du zum ersten Mal stirbst, so. Oder, also, ich wusste nicht mal, dass ich gestorben bin. Das war einfach, also ich war auf irgendeinem Planeten und da war ein Licht und plötzlich wache ich wieder auf, so. Weißt du, was ich gemacht habe? Ja? Ich bin auf dem Heimatplaneten, nachdem ich mir die Launchcodes geholt habe, den Wasserfall runtergesprungen. Ja, ja, auch gut. Und ich war dann sofort tot. Ich bin tatsächlich von der Leiter runtergefallen, also die Raketenplattform bin ich direkt da runtergefallen. Das gab ein Achievements Gun in 60 Seconds, weil ich irgendwie gerade aufgewacht bin, Leiter hoch, runtergefallen. Ja. Aber ja. Und dann bin ich jetzt an diesem Punkt, wo ich weiß, okay, Ich bin also jemand, der in diesem Time Loop ist, und das sagst du ja dann auch. Also es gibt es als Dialogoption, wenn du mit dem Typen am Lagerfeuer redest, irgendwie, dass du in einem Time Loop bist. Dementsprechend ist das dann ja auch etabliert im Game-Narrativ. Und ich weiß aber trotzdem nicht so recht, ja, was mache ich eigentlich? Ja, was ist eigentlich Ziel dieser Unternehmung? Natürlich will ich wahrscheinlich aus dem Time Loop raus, aber ich habe halt keine Ahnung, wie ich das bewerkstelligen soll, außer halt immer mit dem Raumschiff losfliegen und gucken, was da noch zu erkunden ist, was ich natürlich mache. Aber irgendwie fühle ich mich so ein bisschen verloren. Ja, und ich glaube, das Spiel will das auch zu einem gewissen Punkt, dass man sich so fühlt. Ja, also auch so, das passt halt auch in dieses Weltall, alleine im Weltall, Blafasel auf sich zurückgeworfen Ding. Gleichzeitig macht es das aber für mich halt auch schwierig, das Spiel zu spielen, wenn ich nur begrenzt viel Zeit habe. So. Weil, Ich spiele halt gerne Spiele, wo ich weiß, okay, das kann ich jetzt eine halbe Stunde lang spielen, dann kann ich X, Y und Z abhaken und dann muss ich aber irgendwas machen, was auf meinem Kalender steht. So, und hier habe ich halt ein Spiel, das ist halt so offen, dass ich irgendwie da jetzt, wenn ich mich da hinsetze, dann kann es sein, dass ich in 15 Minuten irgendwie 3 neue Shiplog-Einträge habe und das Gefühl habe, ich habe irgendwie Progress gemacht. Oder es kann sein, dass ich halt eine Stunde lang irgendwie rumgurke im Weltall und irgendwie nichts passiert, Anführungszeichen. Ja, das stimmt natürlich so auch nicht, aber es ist auf jeden Fall schwierig, da den Progress zu messen für mich gerade. Vielleicht bin ich auch noch nicht so weit, dass ich irgendwie dann den Blick dafür habe, was jetzt gerade zielführende Aktionen sind. Da wollte ich fragen, wie geht's dir da damit? Ich habe gerade überlegt, wann der Moment war, als das Spiel bei mir Klick gemacht hat. Also ich habe ja die Phase auf dem Planeten gehasst. Okay. Von der Bewegung über die Dialoge. Ich glaube, das erste Klick war, dass ich dann den Wasserfall runtergesprungen bin, weil ich wissen wollte, ob man dann stirbt und dann nicht tot war, sondern aufgewacht bin und eine Dialogzeile hatte, hey, ich bin gerade gestorben. Das fand ich schon großartig genug. Ja. Das zweite war, ich bin ins All geflogen und bin dann gleich wieder gestorben, weil ich den Autopiloten angemacht habe und der mich durch die Sonne geflogen hat. Ja, das hatte ich heute auch. Wieder eine Dialogzeile, der Autopilot hat mich durch die Sonne geflogen und das hat mich dann weiter so bei der Stange gehalten. Nee, aber es gibt dann natürlich irgendwann einen Punkt, wo du merkst, was das Spiel von dir will. Und deswegen, was mich interessieren würde, ist, was hast du denn getan bis jetzt so im Weltall? Naja, also ich bin auf Planeten gelandet, so unterschiedlichen. Denn zum Beispiel? Dieser Unstable-Dingsi, der Bröselbrockel-Planet, genau. Und dieser komische Gasplanet mit dem Wasser-Dings. Giant Steep, glaube ich, heißt der oder so. Mhm, genau. Das sind so im Wesentlichen die zwei Punkte, die ich erfolgreich angeflogen habe. Dann habe ich noch dieses komische, diese Twin, Ash Twin oder wie der heißt. Da bin ich gelandet und war irgendwie komplett verwirrt, weil da irgendwie so ein seltsamer Sandsturm die ganze Zeit über mein Raumschiff drüber gedingst ist und es war alles sehr desorientierend. Aber die zwei Planeten, die ich erkundet habe, da habe ich halt auch Ruinen gefunden von dieser Alien-Zivilisation und habe da so lustige Texte gelesen mit meinem Translator und bekomme ein Gefühl dafür, dass schon auch darum geht, diese Kultur irgendwie zu erforschen von diesen Aliens. Irgendwann bin ich dann wo runtergefallen und war plötzlich auf so einer weißen Loch-Raumstation, wo ich überhaupt nicht einordnen konnte, was jetzt hier passiert. Aber also insgesamt fühlt sich das noch so ein bisschen disjunkt an. Ja? Also ich habe so diese verschiedenen Teile von dieser Old Alien Culture, die ich irgendwie noch zu keinem kohärenten Ganzen verbinden kann in meinem Kopf. Also das Interessante war, ich war auf diesem Wasserplaneten relativ früh und dann bin ich an so einen Ort gekommen, wo so Texte waren, Dialoge. Mhm. Und dann habe ich die durchgelesen und dann habe ich mir gedacht, scheiße, warum hast du das Spiel auf Englisch umgestellt? Du checkst ja nix. Ich habe einfach keinen Plan gehabt, was diese Worte bedeuten sollen. Okay. Und ich war mir echt unsicher, ob das an meinen Englischkenntnissen liegt oder dass ich einfach nichts verstehe. Also es ist ein sehr normales Gefühl, dass du am Anfang einfach wenig verstehst, was ist da überhaupt. Und die Frage ist halt, ob man schafft, dann ohne die Informationen, ohne so ein klares Ziel, gerade am Anfang, an den Punkt zu kommen, wo man die ersten Fragen entwickelt. Du hast wahrscheinlich noch keine Fragen, oder? Für dich. Wo also du sagst, ich will jetzt aber wissen, warum das so und so ist. Ich habe Theorien, so, aber noch keine Fragen. Ja, also ich habe zum Beispiel so dieses, also rein narrativ, du wachst ja immer auf und guckst auf diesen Planeten und da passiert irgendwas, ist irgendwie eine Explosion oder irgendwie ein Asteroid oder irgendwas fliegt von ihm weg. Und so rein narrativ denkt man sich natürlich, okay, das hat irgendwas mit meinem Time Loop zu tun, sonst würde ich da, das würde mir das nicht so ins Gesicht gedrückt, ja. Das ist so ein bisschen Chekhovs Asteroid. Aber jenseits dessen habe ich halt noch nicht so eine wirkliche Frage für, also abgesehen halt von diesen Fragen, die einem die anderen NPCs halt auch schon in den Kopf setzen, mit was ist mit dieser Alien-Zivilisation passiert, warum sind die nicht mehr da und was wollten die eigentlich? Aber jenseits dessen habe ich halt keine persönliche Motivation. Super, ja, das ist super, super spannend, weil du noch auf einer sehr abstrakten Ebene bist gerade. Also, weil das ist so die overarching Frage, was ist mit der Zivilisation passiert? Das ist ja fast eine Frage, wie gibt es Gott in dem Spielrahmen? Nee, so ganz simple Fragen wie, was ist denn dieser Sandsturm? Der mich da, also im Laufe des Spiels bricht sich das runter auf so ganz simple Fragen wie, warum ist denn jetzt hier auf dem Planet, wie funktioniert dieser Planet überhaupt, ist zum Beispiel eine sehr beliebte Frage, weil jeder dieser Planeten hat eigentlich so ein Gimmick, würde ich sagen. Den einen hast du ja schon gesagt, wo der Planet halt auseinanderbricht. Ja. Wie stellt man das her? Also das Erste, was ich gemacht habe, war erstmal überhaupt zu erkunden, welche Planeten gibt es. Das heißt, ich habe mir die dann hin und welche Monde haben die? Ich habe mir die dann nach und nach vorgeknöpft und geguckt, was ist denn da überhaupt? Bis ich dann auf ein Objekt gestoßen bin, was mich näher interessiert hat und das habe ich dann erkundet. Und das hat mir dann Fragen gegeben, die auf einem anderen Planeten lagen und so habe ich ganz langsam angefangen, Spuren aufzunehmen. Die Sache ist halt die, im Grunde funktioniert dieses Spiel tatsächlich wie ein Jigsaw-Puzzle. Also ein ganz dämliches Puzzle. Am Anfang hast du nichts. Also und zwar eins, wo das Referenzbild weggenommen ist. Am Anfang hast du nur tausende von Puzzleteilen und du musst irgendwo anfangen und man ist am Anfang komplett desorientiert. Aber wenn du dann dir so eine kleine Ecke mal hingepuzzelt hast und das erste zusammenpasst, dann beginnt das eigentliche Spiel. Und das, was dann auch Spaß macht, nämlich dass Fragen in deinem Kopf entstehen, die du unbedingt beantworten möchtest. Und fast immer weißt du dann auch, wohin gehen, um die zu beantworten. Okay. Und dann irgendwann passieren dann auch solche Sachen wie, du hast 500 Mal gesehen, wie am Anfang dieser Lichtblitz ist. Und plötzlich verstehst du, warum da so ein Lichtblitz ist. Oder was das sein könnte. Oder du kriegst eine Idee, aber ich könnte ja da mal nachgucken. Oder solche Dinge. Also ich denke, gerade so die ersten 2 Stunden, du musst wahrscheinlich jetzt nochmal 2 Stunden spielen und dann wird sich so entscheiden, ob dir das Spiel liegt oder nicht. Verstehe. Ja, das im Prinzip ist das, was ich hören wollte. Ja, also es ist irgendwie, mache ich einfach grundlegend was falsch oder ist es einfach was, wo ich schon reingekommen sein sollte oder ist es tatsächlich so, dass man halt schon etwas Zeit investieren muss in Sachen Spielzeit, bevor man überhaupt weiß, ob es einen jetzt mitnimmt oder nicht. Genau, also ich denke, das ist jetzt noch in einem normalen Bereich, dass du dich desorientiert fühlst bei dem Ding. Also bei mir war diese Phase, wo ich das Spiel doof fand, kürzer. Das war nämlich nur auf dem Planeten. Also ich will jetzt nicht sagen, ich finde das doof. Ich weiß einfach nur nicht so recht, was ich mache. Mir, ja. So, was will es von mir, genau. Also insofern, das ist auch einer der Gründe, warum ich das immer mit Riven vergleiche. Hm. Ich weiß nicht, ob du Riven damals wahrscheinlich nicht gespielt hast, oder? Nee. Das war ganz genau das Gefühl. Du bist da reingekommen und hast erstmal nichts verstanden. Hm. Und bist über, also es ist anders als bei Myst. Riven ist wirklich ein besonderer Teil in dieser ganzen Myst-Serie. Hm. Weil Riven nämlich eine Geschichte erzählt, die Landschaft, wo du bist, ist eine Geschichte. Und du kriegst plötzlich mit der Zeit Zusammenhänge mit. Hm. Die da in dieser auf dieser Insel existieren. Und genau das ist eben, dieses Sonnensystem hängt an jeder Ecke zusammen. Also es gibt in Outer Wilds eigentlich keine Information, die nicht mit einer anderen zusammenhängt. Hm. Also es gibt so gut wie auch keinen Satz, den irgendwer sagt, der nicht mit einem anderen zusammenhängt. Okay. Und mein Tipp ist einfach bloß, folge deiner Neugier. Wenn dir irgendeine Idee kommt, hey, warum habe ich hier eigentlich noch nicht nachgesehen, dann sieh da nach. Hm. Weil die Welt ist eigentlich so dicht, dass überall was zu finden ist. Hm. Also es gibt überall in jeder Ecke irgendwie ein interessantes Ding, was dich woanders wieder hinführen kann. Wie halt bei einem Puzzle, jedes einzelne Teil am Ende in dem Puzzle drin ist. Ja. Und so ist es bei Outer Wilds eigentlich auch. Wenn es im Spiel drin ist, dann hat es auch irgendeine Funktion. Ja, also das Gefühl, das ich hier gerade habe, ist, ich habe dieses Puzzle, aber ich habe dazu keine Schachtel, wo vorne drauf das Bild ist, das ich erpuzzeln soll. Ich bin so gespannt, ob das langfristig bei dir funktioniert, das Spiel, weil wenn es funktioniert, dann ist dieses Gefühl, was du jetzt hast, total wichtig für die Befriedigung später. Kann ich mir vorstellen, ja. Ich werde dich am Laufen halten. Weil gerade wenn man überhaupt keinen Plan hat, dann plötzlich fällt einem die Schuppen von den Augen. Das ist dann schon toll. Wo spielst du es denn? PlayStation 4. Auch PlayStation. Mhm. Ja. Okay. Ja. Also ich habe es auch auf meinem iPad über die PS4 Remote App gespielt. Das funktioniert auch sehr gut, weil es ja nicht so ein schnelles Reaktionsspiel ist. Wie kommst du denn mit der Steuerung zurecht eigentlich? Weil die ist schon hardcore, finde ich. Ja, also gerade die Weltraumsteuerung ist halt so, also ich komme damit zurecht. Ich werde jetzt nicht behaupten, ich wäre da super pro, aber wenn man halt irgendwie als Kind schon viel so Asteroid und Moonlander und X-Wing und den ganzen Unsinn gespielt hat, dann hat man so für dreidimensionale Navigation zumindest mal so ein bisschen Kontext. Das macht schon ein bisschen einfacher. Ah ja, und einen Tipp wollte ich dir noch geben. Schau, also allein im Flugzeug, im Raumschiff sind schon ganz viele kleine Tutorial-Hinweise versteckt. Ah, okay. Wie man, also so kleine Ideen, wie man Sachen benutzen kann. Okay. Also, ja. Ja. Ich werde mich mal noch genauer umgucken im Raumschiff. Ja, mehr dazu ja gut, dann. Ich bin super gespannt, wie das dann bei dir ausgeht. Ich auch. Mehr dazu vermutlich, das wird uns eine Zeit lang jetzt begleiten als Spiel, glaube ich, auch weil Marcel und Dom bestimmt nochmal dann auch über den Gesamtkontext sprechen wollen. Das könnt ihr dann machen, wenn ich bei Desert Bus bin. Dann kann ich einfach die... Es ist schon wieder Desert Bus. Jetzt Mitte November geht's los. Ja. Aber es ist immer dauernd Desert Bus. Unglaublich. Ja. Unglaublich. Okay. Bevor Desert Bus ist, allerdings wollte ich noch kurz was zu Minecraft Earth Sachen sagen. Da habe ich ja jetzt so eine Woche Zeit gehabt, ein bisschen reinzuspielen. Und zu begreifen, was will dieses Spiel von mir, was kann ich da machen und was kann ich da noch nicht machen, vor allem auch spannenderweise. Und das wollte ich kurz zum Besten geben für diejenigen, die das interessiert. Ich spiele das momentan immer so, wenn ich unterwegs bin, so wie man halt Pokémon Go früher gespielt hat und dann immer unterwegs irgendwelche Pokéstops gedreht hat, so spiele ich Minecraft Earth gerade. Da hat man sogenannte Tappables, das habe ich glaube ich letztes Mal auch schon gesagt, sprich es tauchen auf der Landkarte, tauchen so kleine Felsformationen und Bäume und Tümpel und so Kram auf, die man dann antappen kann und dementsprechend aufsammeln, wenn man in der Nähe ist. Und dafür bekommt man dann halt Materialien wie Erde, Stein, verschiedene Steinsorten oder halt irgendwie auch so seltenere Sachen wie Redstone, mit dem man dann so elektrische Schaltkreise basteln kann und so Kram. Und ja, ich habe da jetzt schon fleißig rumgesammelt, bin mittlerweile, glaube ich, Level 8 oder so. Sprich, man bekommt da auch Experience für. Und das ist so an sich ganz nett, aber das ist jetzt natürlich nichts Erfüllendes, was einen bei der Stange hält auf Dauer. Dementsprechend gibt es dann da noch verschiedene andere Modi. Es gibt diesen Buildplate-Modus, wo du in AR ein Buildplate irgendwo auf einen Tisch setzen kannst oder auf den Boden und dann deine mühsam ersammelten Rohstoffe quasi auf ein 8x8 oder 16x16 Spielfeld platzieren kannst und Dinge bauen kannst. Und das ist im Wesentlichen das Buildplate. Das kannst du auch mit Freunden zusammen machen. Allerdings habe ich keine Freunde, die Minecraft spielen. Und dementsprechend habe ich das auch noch nicht ausprobiert, zusammen da irgendwas zu machen. Was aber spannend ist und was mir jetzt auch erst letzte Woche dann nach dem letzten Podcast klar geworden ist, es gibt tatsächlich noch etwas, das heißt Adventure. Das ist so ein bisschen das Analog zu Pokémon Go Raids oder Gyms, wo man zusammen quasi Abenteuer erlebt. Die befinden sich vor allem in Parks. Aber nur in Parks in den tatsächlich gelaunchten Ländern und Seattle. So, also wenn man zum jetzigen Zeitpunkt ein Adventure spielen möchte, was als Belohnungen noch seltenere Materialien wie zum Beispiel Diamanten oder so Kram gibt, dann muss man entweder in Neuseeland, in Island oder in Seattle sein. Was ich alles nicht bin und dementsprechend kann ich darüber jetzt auch nichts sagen und kann auch keine Diamanten meinen und keine Adventures erleben in Minecraft Earth. Dementsprechend bin ich einfach damit beschäftigt, Rohmaterialien zu sammeln und aufzuleveln, was bisher auch ganz lustig ist, aber ich glaube, das Spiel gibt auf Dauer noch mehr her und dazu kann man dann mehr sagen, wenn es tatsächlich verfügbar ist hier. Gibt es da schon irgendwie Launch-Gerüchte, wann das kommt? Nee. Es gibt noch keine konkreten Termine, wann es jetzt da, wann der Rollout weiter passiert. Aber so gefühlt wird das wahrscheinlich dieses Jahr noch passieren. Mhm. Schön. Ja, dann haben wir es soweit. Die Agenda ist abgehakt. Wir sind auch nur eine gute Stunde lang dieses Mal. Ist ja alles im grünen Bereich. In diesem Sinne, ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder zuhört. Und bis dahin, Servus und Baba. Tschüss.